Kannte man die örtlichen Protagonisten der Black Hand persönlich, war es leichter, sich zu wehren. So kaufte sich ein in der ganzen Italienerkolonie als kerniger, starker, furchtloser Mann bekannter Einwanderer, gleich nachdem der erste Brief ankam, eine Pistole. Dann besuchte er einige Bekannte, von deren Verbindungen zum Bund er wusste, und teilte ihnen mit, falls ihm oder seiner Familie etwas zustoße, würde er sie erschießen. Er bekam nie wieder einen Brief. Ein anderer Mann war im Viertel für seine Kraft berühmt. Er hob gern zum Spaß auf der Straße Leute hoch und trug sie mit ausgestreckten Armen ein paar Blocks entlang. Als er erfuhr, dass der Bund seinen Bruder bedrohte, schnappte er sich sämtliche Waffen, die er besaß, verbarg sie unter seiner Kleidung und hielt vor dem Laden des Bruders Wache. 3 Tage rührte er sich nicht von der Stelle und beäugte die Passanten, doch es geschah nichts Ungewöhnliches. Dann am nächsten Tag ging ein ihm bekanntes Mitglied des Bundes vorbei. Er packte den Mann am Kragen, hob ihn in die Luft und schüttelte ihn kräftig durch. Wie der Ganove so in panischer Angst zu ihm herabblickte, fragte der Kraftprotz ihn, weshalb die Bande nicht gekommen sei, um den Laden seines Bruders in die Luft zu jagen. Die Warterei habe ihn 3 Nächte Schlaf gekostet. Dann setzte er ihn wieder ab und ließ ihn wissen, falls seinem Bruder oder dessen Laden irgendetwas zustoße, würde er persönlich jedes einzelne Mitglied der Bande aufspüren und töten. Auch in diesem Fall kamen keine Briefe mehr. Giovanni Barberi, ein wohlhabender Bäcker aus Mount Vernon im vorstädtischen Westchester County, wurde von Drohbriefen terrorisiert. $500 sollte sein Leben kosten. Als er nicht reagierte, nahm ein gewisser Antonio Forti einen Zug aus der Stadt nach Mount Vernon. Er spazierte in Barberis Laden, zog 2 Revolver unter dem Mantel hervor und richtete sie auf den Bäcker. Barberi rannte auf die Straße, der Gangster hinterher. 2 zufällig vorbeikommende Nachbarinnen sahen Forti und packten ihn an den Armen. Er schrie auf und gab 2 ungezielte Schüsse ab. Der Bäcker nutzte die Gelegenheit, lief zurück in den Laden und holte seine mit Vogelschrot geladene Flinte. Ruhig wies er die Frauen an, Forti loszulassen. Dann richtete er die doppelläufige Flinte auf den Gangster und schoss. Die Polizei folgte der Blutspur zum Krankenhaus und nahm Forti fest. 2 Tage darauf spazierten 3 Männer unter Führung eines Ganoven, der als Big Pietro bekannt war, am Stadtrand von Mamaroneck, ebenfalls in Westchester, in die Bar des Hotels von Pietro Caputo, der Drohbriefe des Bundes erhalten hatte. Die Fremden bestellten Drinks, und während Caputo sie einschenkte, blitzte im Gaslicht Big Pietros Messer auf. Über die Theke hinweg stach er erst nach dem Kopf des Hotelbesitzers und schwang die Klinge dann nach dessen Hals. Caputo stürzte rückwärts zu Boden. Tödlich getroffen griff er sich die Schrotflinte, die er hinter der Theke aufbewahrte, und stand wieder auf. Das Blut aus den Kopfwunden nahm ihm die Sicht, doch Big Pietros Umrisse erkannte er noch. Er zielte und zog 2 Abzüge. Der Schrot blies Big Pietro den Scheitel weg, bespritzte seine Komplizen mit Hirnmasse. 2-mal schoss Caputo noch, dann verlor er das Bewusstsein und verblutete. Die Italiener der Gegend taten sich zusammen und machten in den umliegenden Wäldern Jagd auf Big Pietros Kameraden.